Tod gab dir einen Platz in seinem Reich. Du bist durch die Hölle gegangen und wurdest du von deinem Schmerz befreit. Niemand bringt dich mir so nah wie die Erinnerung an unsere Zeit. All die Dinge, die wir erlebten, wir waren zu allem bereit. Sag mir, wo du bist, zeig mir den Weg, gib mir ein Zeichen, wohin es geht. Sag mir, wo du bist, zeig mir den Weg, gib mir ein Zeichen, wohin es geht. Wir sehen uns noch durch die Straßen ziehen. Jeden Scheiß haben wir mitgemacht. Wochenlang uns in Ekstase gesoffen. So viel Zeit haben wir zusammen verbracht. Jetzt fehlt ein großes Stück in meinem Leben. Mein Platz ist frei, wenn ich neben mich seh. Ich denke oft an dich und warte auf den Tag, an dem wir uns wiedersehen. Sag mir, wo du bist, zeig mir den Weg. Gib mir ein Zeichen, wohin es geht. Sag mir, wo du bist, zeig mir den Weg. Gib mir ein Zeichen, wohin es geht. Ich werde dich niemals vergessen. Wo war deine schützende Hand? Ist das der Lohn für unsere Sünden? Ist das Gottes Dank? Wo war Gott in diesen Stunden? Wo war Gott in diesen Stunden? Wo war Gott in diesen Stunden? Wo? In diesen Stunden denkt man an Gott. Gibt es ihn überhaupt? Man betet und verflucht ihn. Was bringt es, wenn man glaubt? Sag mir, wo du bist, zeig mir den Weg, gib mir ein Zeichen, wohin es geht. Sag mir, wo du bist, zeig mir den Weg, gib mir ein Zeichen, wohin es geht. Es riss dich aus unseren Reihen. Der Tod gab dir einen Platz in seinem Reich. Du bist durch die Hölle gegangen und wurdest du von deinem Schmerz befreit. Niemand bringt dich mir so nah wie die Erinnerung an unsere Zeit. All die Dinge, die wir erlebten, wir waren zu allem bereit. Sag mir, wo du bist, zeig mir den Weg, gib mir ein Zeichen, wohin es geht. Sag mir, wo du bist, zeig mir den Weg, gib mir ein Zeichen, wohin es geht. Ich werde dich niemals vergessen. Ich werde dich niemals vergessen.